du kein Auge zu. Und ich frage dich, warum, was ich will und was ich tu. Es hat sich lange angedeutet, dass wir jetzt über uns schweigen. Und wir schaffen es nicht mehr, uns vom Leben was zu zeigen. Ja, wer hätte das gedacht? An dem Tag, als wir uns trafen, doch wer soll denn sowas an? Wer weiß das schon zu Anfang, noch dazu, wenn man verliebt ist, wie es einmal kommen kann. Einmal, denk am Morgen schon daran, seh die Sonne scheint. Was wird heute kommen, wie wird der Abend sein? Warum weiß ich es nicht, wie es einmal sein wird, wohin es geht? Ob man sich vielleicht irrt. Auf der die Zoffen singen, dass ich dumm wie ein Stück Brot bin. Ach, ich könnte besser sein. Ich geh nach Hause, gieß die Blumen. Die haben Durst, das kann ich sehen. Und die wissen ganz genau, wie schnell die Tage hier weggehen. Sie wachsen weiter, werden größer. Und ganz einfach ist das nicht, doch sie schaffen's immer wieder. Und zu jedem neuen Jahr fragen mich nach dem, was war, nur danach, was kommen wird. Einmal denk am Morgen schon daran, seh die Sonne scheint. Was wird heute kommen, wie wird der Abend sein? Warum weiß ich es nicht, wie es einmal sein wird, wohin es geht, und ob man sich vielleicht irrt. Am Morgen schon daran, seh die Sonne scheint. Was wird heute kommen, wie wird der Abend sein? Warum weiß ich es nicht, wie es einmal sein wird, wohin es geht, und ob man sich vielleicht irrt.